Ich und meine Jungs hier sind die letzten Hardcore-Krieger. Und wir ficken. Hey! Rufus, warum läufst du weg? Komm her, Digga! Geh fighten. Hold Chaser. Sind wir sind super stark wie Bandpanzer und füllen euch weg, rotten euch aus und legen euch flach. Guckt euch doch mal euren AP Rufus an, der uns seit Monaten ernste Probleme macht und uns seit Monaten dezimiert. Sogar er ergreift die Flucht. Wir sind Hoden, wir sind Hoden.